das Campus Radio. Campus Radio Kiel. Hier ist das Campus Radio Kiel auf 101.2 Kiel FM und hier bin wieder ich, hallo Jonas, mit Möwentalk, meiner super Talksendung, in der ich mit meinen Redaktionsmitgliedern über Themen rede, die sie besonders interessieren. Dabei könnt ihr natürlich wieder die Stimmen hinter dem Campus Radio besser kennenlernen und nebenbei noch mehr über ein Thema erfahren, über das ihr vielleicht noch gar nicht so wirklich nachgedacht habt. Und das machen wir heute auch. Und zwar reden wir über Musicals und das Ganze natürlich mit der Musical-Expertin schlechthin. Herzlich willkommen, Eva. Hallo. Schlechthin, das ist schon ein sehr großes Lob, aber ich nehme es mal an. Dankeschön. Gerne. Dich kennt man ja vor allem, du bist jetzt seit 3 Jahren beim Campus Radio, vor allem aus unserem beliebten ESC-Podcast. Annika hatte ich schon vor ein paar Wochen hier und aus Morningshows. Da bist du immer auch sehr präsent. Ja, ich würde mal sagen von mir, dass ich vielleicht eher im Hintergrund tätig bin, aber ich weiß auch nicht, ob das fair ist, ehrlich gesagt. Aber wenn, dann bist du genauso wichtig. Oh. Ja, natürlich, denn wir können ja keine Sendung machen ohne einer großen Redaktion hinter uns, die Beiträge schafft, die Interviews führt, Informationen sammelt, einfach Recherche. Das ist das, was ich tue. Was machst du denn sonst nebenbei, neben dem Studium? Also, neben dem Campusradio, so rum. Neben dem Campusradio studiere ich. Ich glaube, das trifft es ja ganz gut von der Wertung her. Ich studiere Anglistik und Medienwissenschaft im Master hier in Kiel. Bin auch erst seit dem Master hier in Kiel tatsächlich, bin dafür hergezogen und genau, habe meinen Eltern erzählt, dass ich kurz vor dem Abschluss stehe. Wie wahr das ist, wird sich im nächsten Jahr herausstellen, würde ich mal sagen. Lass lieber nicht über Abschluss reden, sondern lass uns über das Thema reden, was du auch mitgebracht hast, nämlich über Musicals. Das beste Genre, um einfach seine Sorgen zu vergessen, so das Sorglos-Genre an sich, was Musik, Filme und auch das Theater angeht. Da steigen wir dann gleich komplett und ganz tief rein, hoffentlich. Du kannst aber schon mal unseren nächsten Song ankündigen und auch sagen, woher er ist, denn du hast die Musikauswahl für heute wieder getroffen. Ja, also der nächste Song heißt No Way, ist aus dem Musical Six. In dem Musical Six geht es um die 6 Ehefrauen von Heinrich dem VIII. Und No Way handelt von der ersten Frau von Heinrich dem VIII., die sich dagegen wehrt, dass er sich scheiden lassen will. Sehr interessant, wir hören mal rein. Campus Radio Kiel. Ein Wahnsinns-Song, was war das denn? Das war gerade Frei und Schwerelos aus Wicked, einem wunderbaren Musical, was ich persönlich auch kenne. Und zwar nur wegen dir, Eva. Warte, kanntest du das nicht schon vorher? Nein. Wirklich? Ich kann es vom Namen her, aber ich habe es ja zum ersten Mal mit dir geguckt. Stimmt. In diesem Sommer. Das war wirklich schön. Ich hatte auch sehr viel Spaß dabei, quasi reinzugehen. Ich hatte es vorher schon mal in London gesehen. Mhm. Und ich muss sagen, Wicked war halt auch das, ja, schon so ein bisschen auch so der Soundtrack meiner Jugend, weil ich 40 bin und nostalgisch auf meine Jugend zurückblicke. Und dementsprechend fand ich das irgendwie sehr schön, das quasi mit neuen Freunden quasi zu teilen. Und dann diesmal auch auf Deutsch. Und auf Deutsch. Ich meine, aber ich habe es auch zuerst auf Deutsch gehört tatsächlich. Mhm. Ich glaube, auf das Englische bin ich nur gekommen, weil ich zu Wicked einlaufen wollte bei meinem Abi, weil quasi jeder von uns hat sich so einen Musikclip aussuchen müssen, als wir unsere Zeugnisse entgegengenommen haben. Und ich habe mich irgendwie immer so ein bisschen dafür geschämt, dass ich halt nur so Musicals höre als Jugendliche und wollte irgendwie so sneaky sein und habe dann halt so gedacht, so, oh, weil Wicked ist so tolle Musik, wenn ich das einfach auf Englisch abspiele, dann wird keiner merken, dass es aus einem Musical ist, weil das ja genauso klingt wie die ganze Popmusik, die alle hören, nur viel besser. Und habe dann halt angefangen, den englischen Soundtrack dadurch zu hören und habe mich auch darin verliebt, weil es halt sehr viele kleine Unterschiede gibt und ja. Ja, so viel zu den Unterschieden zwischen englischen und deutschen Song, also Songtracks von Musicals. Du hast ja auch einen Mischmasch heute mitgebracht bei der Musik, das werden wir noch hören. Aber jetzt mal so ganz eine generelle Frage. Oh no. Woher kommt deine Begeisterung für die Musicals? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, alles hat damit angefangen, dass ich zur Kommunion von meiner Patentante geschenkt bekommen habe, dass wir nach Hamburg fahren und König der Löwen gucken. Dazu muss man sagen, dass ich also aus Bayern komme. Das heißt, Hamburg ist jetzt nicht um die Ecke. Das heißt, es war auch für mich damals ein richtig großer Trip. Das war irgendwie richtig aufregend, mal so ganz was anderes zu sehen. Und du kennst es ja auch so, ich komme aus dem Dorf, so man hat nicht so viel, was Unterhaltung angeht. Und das halt so zum ersten Mal. Ich glaube, ich war vorher halt auch nicht so viel im Theater oder gar nicht oder irgendwie so. Und halt dann gleich so König der Löwen zu sehen und auch sich auch so mit so einer anderen Kultur konfrontiert zu sein. Und ich kannte auch den Film König der Löwen nicht, das muss man auch wissen. Oha. Also so diese ganzen Plot-Twists, so dass Scar so seinen Bruder umbringt, habe ich halt alles auf der Bühne gesehen. Und ich war so geflasht davon, dass ich, glaube ich, wirklich so ein paar Wochen lang so richtig so hypnotisiert war, auch so von König der Löwen, von der ganzen Story allgemein. Und es hat sich halt dann so gegeben, dass ungefähr in der gleichen Zeit war ich im Kinderchor. Und dass die in diesem Kinderchor Leute gesucht haben, die bei Die Schöne und das Biest in so einer lokalen Produktion quasi mitspielen, als so kleine Kobolde. Also das war eine, also das war nicht die Disney-Version, das war irgendeine, tatsächlich eigentlich eine relativ weirde Version, weil Die Schöne und das Biest spielt ja in Frankreich und die haben das versucht einzudeutschen, die ganze Story. Das ist eigentlich ganz schön wild, aber andere Geschichte. Und das hat mich dann halt auch irgendwie richtig gepackt, so dieses ganze Erlebnis so mit so zum ersten Mal so ein Theaterstück auf die Bühne bringen und irgendwie, wir hatten halt auch, ja, weiß ich nicht, und halt auch wirklich mit so Erwachsenen zu spielen, die das tatsächlich, also das waren alles Laiendarsteller, aber die halt dann trotzdem, weiß ich nicht, gut schauspielern konnten, so richtig gut singen konnten, zumindest halt so für meine Ohren als irgendwie Zehnjährige. Und es hat sich alles. Fragen, in welchem Alter genau? Ja, da war ich das? Dann halt so 10 oder sowas. Und ja, ja, und unser Chorleiter war halt auch relativ gut connected. Das heißt, dann war da noch irgendwie das Fernsehen da bei der Premiere, also der Bayerische Rundfunk. Und es war dann in der Zeitung und so dieser ganze Wirbel und so, weiß ich nicht, wie tief man dann auch so in der Materie drin steckt. Und das hat mich, glaube ich, dann halt so weit geflasht, dass es. Dann hat es halt irgendwie angefangen mit, wir hören uns erst so den Soundtrack von dem Musical an und dann bin ich irgendwie in die Bücherei und habe mir halt so alle Musical-Soundtracks ausgeliehen, die die so hatten. Und dann habe ich das Internet entdeckt und dann ging es halt irgendwie immer weiter und jetzt bin ich hier. Aber dann habe ich das jetzt richtig verstanden, dein erstes Musical, was du gesehen hast, war dann König der Löwen. Mhm, ja. Okay. Und das hat dich dann besonders nochmal geprägt oder würdest du, also ja. Was ist das Besondere am Musical? Wäre eigentlich meine Frage. Aber wenn du jetzt sagst, oh, König der Löwen war dein erstes, vielleicht was hat dich da besonders dran geprägt, was dich nochmal dann auch weiterhin begeistert hat für die Musicals? Da muss ich, glaube ich, tatsächlich ein bisschen länger drüber nachdenken. Also ich glaube tatsächlich, es ist irgendwie was Besonderes am ersten Musical. Ich glaube, wenn ich jetzt als erstes was anderes gesehen hätte, dann wäre dieser Eindruck genauso krass gewesen. Wobei ich sagen muss, ich habe König der Löwen ja dieses Jahr nochmal gesehen und da war es schon auch immer noch krass. Also es war immer noch ein richtig gutes Erlebnis. Aber ich glaube, generell hätte ich das bei jedem gehabt. Und ich glaube, was halt an Musicals, was ich halt auch gut finde, was halt auch irgendwie so accessible ist, ist, dass du, ich glaube halt, ich war halt irgendwie schon immer so ein bisschen veranlagt dafür, dass ich gerne eine Story in meiner Musik habe. Also ich, das hat es, glaube ich, immer leichter gemacht, das zu hören. Und das habe ich auch heute noch, jetzt wo ich auch irgendwie trotzdem viel Pop höre oder sowas, dass ich auch da eher zu Zeug tendiert, was irgendwie so eine Art Story hat oder was halt zumindest so eine Verbindung mit mir hat, damit ich da irgendwie so eine konstruieren kann in meinem Kopf. Weil ansonsten ist das für mich einfach nur so Hintergrundgeräusch. Also das hat halt, das war halt wichtig. Also du brauchst die Geschichte, die, ja. Die Erlebnisse, die Gefühle in Songs auch wirklich. Genau. Ja, halt auch gerade so die Gefühle, weil das hat es halt, glaube ich, dann ja irgendwie zugänglicher für mich gemacht, wenn ich gleich wusste, okay, die Figur ist jetzt irgendwie wütend und singt jetzt diesen Song und deswegen kann ich mich da jetzt irgendwie besser reinfühlen, wie wenn einfach irgendwie ein Dude von einer Band irgendwie wütend ist und dann den Song schreibt. Ich weiß auch nicht so genau, warum, aber also dieses, dass es halt sich dann auch um Geschichten dreht, das fand ich, glaube ich, schon immer richtig gut. Und ich glaube, es war halt aber auch halt auch zugänglicher, weil ich glaube schon, dass Musical so ein bisschen so das Volkstheater ist irgendwie auf eine Weise. Also weil es nicht so normal, also ja, Theater kann auch für alle Leute sein, das möchte ich gar nicht sagen. Aber ich glaube, gerade so aus meinem Umfeld war halt dann Musical noch das, was noch am zugänglichsten war, was nicht so hochgestochen quasi ist und auch nicht so den Ruf hatte, hochgestochen zu sein. Es ist vielleicht etwas moderner angehaucht, mhm, durch die Erzählweise, durch die Songs, als jetzt zum Beispiel eine Oper, die ja oft auch dann, ja, mal mit italienischen Texten ja, das hast du jetzt, glaube ich, gut zusammengefasst. Also Oper war halt, glaube ich, nicht zugänglich, genau wegen der Sprache und wahrscheinlich auch wegen der Gesangsart und sowas. Also da musst du, glaube ich, ein Ohr dafür haben, was ich halt einfach nicht hatte, sage ich mal, und eigentlich immer noch nicht habe. Und Theater ist halt einfach unzugänglich, wenn ich mal sage, ich mal, wenn du auf dem Dorf wohnst und irgendwie keine Familie hast, wo das Tradition ist, regelmäßig ins Theater zu gehen. Und durchs Musical, dadurch, dass es da Alben gibt, die halt gut zugänglich sind, tatsächlich auch dadurch, dass es Wikipedia-Artikel sind, wo dann die Story so ein bisschen erklärt wird, dass man sich dann angucken kann, hat es sehr geholfen, quasi da reinzukommen und ja auch irgendwie drin zu bleiben, weil ich auch viel amerikanisches Zeug höre, was ja jetzt auch nicht unbedingt zugänglich ist für mich. Ist ja auch immer noch sehr teuer, also selbst das Zeug in Deutschland, da kann ich mir jetzt nicht alles geben. Also ich kann mir kaum was geben, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, ich glaube, das hat es halt einfach zugänglicher gemacht. Wir sprechen gleich noch mehr über Musicals an sich und wie sie ja auch von der breiten Masse aufgenommen werden, denn das ist ja immer gar nicht so klar. Also du hast gerade gesagt, es ist einfacher für Menschen, das sich anzuschauen, aber es ist ja nun mal nicht so, dass alle Musical-Fans singen. Darüber werden wir gleich sprechen. Aber was hast du noch mitgebracht an Musik? Das nächste Lied ist aus dem Musical Evita von Andrew Lloyd Webber, der wahrscheinlich dem einen oder anderen ein Begriff ist. Jonas nickt. nennt sich Phantom der Oper, oder? Phantom der Oper, genau. Ja, der Song heißt High Flying Adult und ich glaube, ja, es ergibt sich so ein bisschen aus dem Song selber, worum es da geht. Ein Lied aus König der Löwen, wunderbar. Ihr hört Möwentalk vom Campus Radio Kiel hier auf 101.2 Kiel FM. Ich bin Jonas und bei mir ist heute Eva, unsere Musical-Expertin. Ja, Eva, was sagen wir dazu? Ja, was gibt es daran nicht zu mögen? Also bitte, es ist halt, es ist halt das, aber das meine ich auch so mit diesen Gefühlen. Das ist halt sofort dann da irgendwie der, weil ganz ehrlich, ich habe halt noch nie erlebt, dass irgendwie, weiß ich nicht, meine Community irgendwie von einem verrückten König angeführt wird und jetzt muss ich irgendwie rausgehen und irgendwie das Land retten. Aber wenn ich dieses Lied anhöre, dann habe ich so ein bisschen den Vibe davon und das ist doch irgendwie schön. Ja, dann ist man drin. Was ist daran nicht so mögen? Aber wie kommt es dann, dass manche Leute halt wirklich Musicals feiern und andere wieder so gar nichts damit zu tun haben möchten? Ja, ne, ich meine, ich glaube, nichts ist ja universal geliebt. Also zum Beispiel, ich kann ja auch nichts mit Horror anfangen und Horror ist halt irgendwie voll das beliebte Genre. Also ich glaube jetzt nicht, dass das Ziel sein sollte, dass jeder Musicals mag, nur weil ich das richtig gut finde. Aber ich verstehe halt tatsächlich oft die Kritikpunkte nicht, die Leute gegen Musicals ausführen. Und das ist der Hauptpunkt, ist halt immer so dieses, ich mag das nicht, wenn Leute einfach so random in Gesang ausbrechen, weil das für mich irgendwie so mit der Wirklichkeitsvorstellung bricht, die quasi in manchen Medien vorhanden ist. Ich habe darüber tatsächlich so ein bisschen zumindest meine Bachelorarbeit geschrieben, was den Musical-Film angeht. Und ja, weiß ich nicht. Ich muss sagen, beim Film verstehe ich es, weil ich glaube, da sind halt, wie gesagt, die Geschmäcker einfach verschieden. Und wenn das nicht das Ding ist von jemandem, dass man so einen erhöhten Wirklichkeitszustand quasi onscreen sieht, dann ist das halt irgendwie so. Aber beim Theater verstehe ich es tatsächlich gar nicht. Also Ich kenne das aus Disney-Filmen. Ja. Da wird es ja immer sehr gerne genutzt, dass halt auch Lieder und Handlungen passieren. Genau. Einfach, weil es ja auch gerade für Kinder ist es ja immer gut, wenn sie irgendwelche Lieder haben, die kann man sich schneller einprägen und macht die Handlung ja auch irgendwie greifbarer. Ja, und ich meine, gerade Disney parodiert es ja auch in letzter Zeit. Und ich mir denke, Disney macht es ja sehr viel. Und ich finde, gerade in Disney-Filmen ist es halt oft so, dass es auch manchmal einfach sehr übertrieben ist. Also da verstehe ich den Kritikpunkt schon. Aber ich finde, das kann, wenn es richtig eingesetzt werden, wird ja auch richtig gut sein einfach. Ja, genau. Und ich glaube, gerade bei Disney, ich meine, die haben auch richtig gute Songs, so ist nicht. Aber da greift dann tatsächlich auch oft, glaube ich, so der zweite Kritikpunkt, der so ist, dass die Leute nicht mögen, dass dann die Handlung auf einmal zum Stoppen kommt, dass die Leute erstmal singen und dann weitermachen mit der Handlung. Wo ich aber halt auch sagen muss, wenn das halt passiert, dann ist das halt eher ein Problem mit dem Film oder mit dem Musical, aber jetzt nicht unbedingt ein Problem mit Musicals an sich. Weil, gut, jetzt haben wir gerade zwei Balladen gehört, wo das vielleicht sogar so ein bisschen der Fall ist. Aber es gibt ja auch ganz viele Musicals, die einfach durchgesungen werden, die dann quasi eher so wie so eine Oper funktioniert. Und die haben ganz oft, also da besteht die Hälfte der Songs besteht aus was anderem. Und selbst dann, also ich glaube, wenn im Theater jemand einen dramatischen Monolog hat, wenn Hamlet irgendwie seinen dramatischen Monolog hat, sagt ja auch keiner so, oh, ich mochte das nicht, wenn da auf einmal die Handlung stoppt und Hamlet einfach nur mit dem Publikum redet. Das sagt ja beim Theater eigentlich auch niemand. Dementsprechend. Also ich kann verstehen, warum Leute das nicht mögen, aber ich verstehe die Kritikpunkte nicht, weil das ist irgendwie der Punkt. Aber wie kriegen wir denn dann die Leute überredet, ja, sich mehr Musicals anzugucken und da auch ein bisschen offener zu sein? Weil ich finde, wenn man sagt, oh, ich höre gerne Musicals, dann wird man immer gleich so in so eine Ecke gestellt, so, was, du hörst Musicals? Also wie weird bist du denn? Das wäre jetzt wirklich, wenn ich Kulturbeauftragte der Bundesregierung wäre, das wäre dann so mein erster Handlungspunkt. Wie kriegen wir die Leute dazu, mehr Musicals zu hören? Ich mache jetzt hier einen Arbeitsstab. Aber ich meine, es ist tatsächlich eine schwierige Frage. Und ich glaube, da muss man, glaube ich, so ein bisschen den Blick über den Atlantik werfen nach Amerika, was ja das Musical erfunden hat und wo das ja auch eine ganz, ganz große Tradition gibt, dass auch Musicals regelmäßig in Schulen aufgeführt werden, also siehe High School Musical und so. Daher kommt das, ja, ja. Nee, also das ist ja wirklich so eine ganze Kultur, dass die halt mindestens einmal im Jahr irgendwie so eine Musical-Production haben in den besser finanzierten Schulen und so weiter und so fort. Aber da ist es auch viel mehr im Mainstream angekommen, halt spätestens 2016, als dann Hamilton rauskam. Und aber auch schon früher, aber da müssen wir jetzt nicht reingehen, auch Rent und sowas. Also da gab es immer so diese Momente, wo Musicals Mainstream-tauglich waren, wo auch teilweise die Songs in den Charts gelandet sind. Und ich meine, in den 50ern war das gang und gäbe, aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte, aber in der Moderne. Und ich glaube halt tatsächlich, dass es sowas wahrscheinlich bräuchte. Also, naja, bräuchte, ja. Wie gesagt, es ist auch fein, wie es jetzt ist. Aber ich glaube, die Kultur in Deutschland ist halt gerade eher so in der Richtung, dass es halt tatsächlich sehr in Richtung, wir buchen ein Wochenende in Hamburg, in Stuttgart oder wo auch immer und gucken uns dann ein Musical, das auf irgendwas basiert, was wir schon kennen, lassen uns irgendwie unterhalten und gehen dann wieder. Aber es ist nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ist aber wirklich so. Was würdest du denn als gutes Einstiegsmusical für Leute empfehlen, die ja noch nicht so oft Musicals geschaut haben? Ich glaube, das kommt aufs Alter an, aber dadurch, dass ich schätzen würde, dass die Leute eher so in unserem Alter sind, würde ich halt schon sagen, Hamilton ist halt schon ein gutes Einstiegsmusical. Erstens ist es durchgesungen, das heißt, wenn du dir das Album anhörst, hast du den ganzen Plot mit drin. Es ist vielleicht ein bisschen schwierig vom Text her, aber tatsächlich ist halt die Musik so gut und so eingängig, dass du halt dranbleibst und es halt wirklich immer wieder anhören willst. Das kann ich auch mit sehr viel Confidence sagen, weil ich habe das schon mehreren Leuten gezeigt, die keine Musicals hören und die fanden das eigentlich alle gut. Deswegen, ich glaube, das ist eigentlich eine relativ gute, sichere Antwort. Und was ist das Nächste? Wir hören jetzt ja einen Song aus dem Musical. Natasha Pierre and the Great Comet of 1812, wo ich sagen würde, eher fortgeschrittenen Level, wenn ich ehrlich bin. Aber wenn man, nee, aber ich glaube, es kommt auf die Person an. Ich glaube, wenn man eher so in so weirde Musik mag, so ein bisschen experimentelle Musik und denkt, dass Musicals immer nur gleich klingen, dann würde ich sagen, hör dir das mal an und red dann nochmal mit mir. Das ist doch mal eine Ansage. Ja, das war ein Song von Hadestown. Auch, ich glaube, eines der neueren Musicals. Es ist auf jeden Fall eins der neueren. Willst du jetzt die ganze Produktionsgeschichte, weil gerade da ist es kompliziert. Nee, ich wollte eigentlich darauf zu sprechen kommen, dass ja momentan so ein Trend ist. Also wir haben ja viele original deutsche Musicals, wenn man so überlegt, Tanz der Vampire, Elisabeth. Die zwei. Ja, nee, auch einfach dieses König der Löwen ist ja halt auch ein großes Thema in Deutschland einfach. Und jetzt kommen aber viele kleinere Sachen nach Deutschland, die aber in Amerika total bekannt sind und schon eine richtige Fanbase haben. Also wenn ich da jetzt so denke an Next to Normal ist ja gerade total viel unterwegs und auch Hamilton fängt ja oder hat ja jetzt seit ein paar Monaten in Hamburg durchgestartet. Also wie, darauf wollte ich ein bisschen noch mit dir eingehen. Was sagst du dazu? Also generell würde ich sagen, dass das eigentlich gar nicht so die neue Entwicklung ist, weil wie gesagt, das Musical ist halt schon irgendwie durch und durch amerikanisch und dementsprechend sind halt eigentlich immer die Impulse aus Amerika oder zumindest im englischsprachigen Raum gekommen, weil Großbritannien hat ja auch nochmal eine große Musical-Szene, das ist ja, ich sag mal, zwischen Elisabeth und Phantom der Oper und Cats und dem Ganzen ist ja auch irgendwie so eine gewisse Beziehung und sowas, also ich glaube, so da war der Austausch schon immer irgendwie sehr groß. Aber ja, ich glaube, gerade ist es, ja, wie du sagst, irgendwie schon ein bisschen anders. Ja, ich bin mal gespannt. Also ich glaube, gerade ist eh irgendwie schwierig, große Aussagen über so die Theaterszene zu treffen, weil die sich ja gerade alle so ein bisschen von der Corona-Pandemie erholen müssen und, glaube ich, irgendwie neue Sachen ausprobieren. Aber gerade bei Next to Normal ist es halt irgendwie interessant, weil das ja, und Dear Evan Hansen hat ja sehr, sehr viel von Next to Normal. Das ist, also ich glaube, platt gesagt, ist so ein bisschen so das Next to Normal für Teenager sozusagen. Und solche Sachen haben halt die Eigenschaft, dass die halt nicht darauf angewiesen sind, dass die von großen Geldgebern produziert werden müssen, wie jetzt halt so die ganzen Stage-Entertainment-Sachen, so König der Löwen, Hamilton und das Zeug, sondern dass das halt auch ein Stadttheater mit bescheidenerem Budget relativ easy auf die Beine stellen kann, weil du auch nicht, ja, die Instrumente dafür brauchst und gerade auch nicht so das Bühnenbild. Ist ja auch eine interessante Sache, dass gerade so kleinere Musicals ja eher unbekannt sind, weil gerade Stage-Entertainment als besonders großer Unterstützer und Produzent oft zuerst in Zusammenhang mit Musicals gebracht wird, oder? Ja, ich bin am Überlegen, ob ich das jetzt beantworte, so was meine persönliche Meinung ist, oder ob ich das sachlich beantworte, weil ich glaube, im Prinzip ist es ja, das ist ein Trend, den du ganz oft in Unterhaltungsmedien, glaube ich, heutzutage siehst. Das sieht man ja im Film auch, dass irgendwie sich da immer mehr so Monopole ausbauen. Und bei Stage Entertainment ist es ja auch so, dass die durchaus Monopolstellungen haben oder anstreben irgendwie. Und natürlich ist es irgendwie schade, weil das beschränkt halt voll die Art von Kunst, die halt tatsächlich gezeigt wird und die halt auch für Leute zugänglich ist. Ja, und gerade halt Stage, also ich bin, ja, weiß ich nicht, soll ich Stage Entertainment direkt kritisieren? Weil ich bin jetzt nicht so der größte Fan, weil die aber halt auch selten das Zeug zeigen, was ich tatsächlich sehen will und weil die auch einfach sehr viel von Disney dann einfach übernehmen, weil sie halt einfach wissen, dass man damit dann halt Geschäft macht. Ist einfach traurig, aber gerade deswegen freue ich mich, dass solche Sachen wie Next to Normal halt auch irgendwie für Theater tatsächlich zugänglich sind. Und da gibt es halt tatsächlich in letzter Zeit mehr Sachen, wo ich da das Potenzial sehe, dass da was kommt. Also ja, die Evan Hansen, wobei ich da auch nicht so der größte Fan von bin, aber ich kann verstehen, warum Leute das mögen. Welche Musicals möchtest du denn gerne sehen in Deutschland? Also generell würde ich, glaube ich, mehr Musicals sehen, die tatsächlich eine sehr dezidierte Haltung haben, die nicht einfach nur unterhaltsam sind und die tatsächlich einen auch so, ja, zum Denken anregen, so wie das ja im Theater relativ gegeben ist. Tatsächlich, was, glaube ich, in Wien jetzt aufgeführt wird nächstes Jahr, ist Fun Home. Das ist basiert auf einem Graphic Novel, wenn der bekannt ist vielleicht. Da geht es um die Kindheit eben von einem Cartoon-Artist, die halt sich damit auseinandersetzt, dass sie quasi ihr Gay Awakening hatte im College und gleichzeitig herausgefunden hat, dass ihr Vater auch irgendwie schwul ist und das aber halt immer nur, aber nicht ausleben konnte und so. Das ist halt auch mega interessant und braucht halt auch nicht super viel Production dahinter quasi. Was es auch gibt, was ich halt gerade irgendwie rauf und runter höre, weil ich gerne heruntergezogen werde, ist Parade. Und da sieht man halt auch irgendwie so das Problem, dass ich glaube, ganz viele von so den tieferen Musicals, sage ich mal, die sich halt auch mit politischen Themen auseinandersetzen, sind halt im amerikanischen Kontext gedacht. Deswegen werden die, glaube ich, halt auch selten in Deutschland aufgeführt. Hamilton ist da, glaube ich, jetzt gerade so die erste große Ausnahme, von der ich auch sehr gespannt bin, wie sie sich hält tatsächlich. Und in Parade geht es um einen jüdischen Fabrikleiter in den Südstaaten am Anfang des 20. Jahrhunderts. Und in dessen Fabrik wird quasi ein junges Mädchen ermordet, das da gearbeitet hat. Und er wird dann halt quasi so zum Hauptverdächtigen, obwohl er halt unschuldig ist. Und man sieht halt da so ein bisschen, oder es wird aufgezeigt, wie halt die Justiz quasi gegen ihn ist und wie halt auch so ein Mob aufgebildet wird, um halt einfach irgendwie so ein Bauernopfer zu finden, aber das halt quasi dann nicht, naja, weiß ich nicht, für Gerechtigkeit sorgt oder sowas am Ende. Und das ist auch wahnsinnig deprimierend, das Ganze, aber auch sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und da kann ich auch das Album sehr empfehlen, weil man da auch irgendwie gut mitkommt. Wird auch in Amerika gerade neu aufgeführt und deswegen glaube ich, das wäre in Deutschland vielleicht auch mal was. Wir hören jetzt nochmal in Hamilton rein und da haben wir einen Song. Da geht's worum? The Room Where It Happens. Da geht es darum, dass Aaron Burr, der sozusagen Antagonist / Erzähler des Musicals, in den Raum gelassen werden will. I don't know. Und wir fragen uns, warum keiner Musicals. Mal gucken, hören wir mal rein. Ihr hört das Campus Radio Kiel immer noch, aber leider ist jetzt schon wieder unsere Sendung vorbei. Mensch. Mensch, Eva, also wir hatten super tolle Themen, haben wir angeschnitten. Und ich glaube, du könntest noch so viel mehr darüber erzählen. Ja, ich wollte gerade sagen, was die Leute nicht gehört haben, dass wir auch immer zwischen den oder während der Songs noch geredet haben. Und es ist wirklich ein tiefer Brunnen. Also wir können euch nur dazu ermutigen, euch mehr mit Musicals zu beschäftigen. Es ist wirklich eine super tolle Welt, wo jeder irgendwie mal auch was findet für sich. Vielleicht schaffst du es ja, Eva, noch deinen Musical-Podcast zu machen. Wir überlegen ja schon sehr lange hier in der Redaktion, ob sowas nicht mal schön wäre, weil dann könnten wir echt wirklich mal lange darüber reden. Ich sag erstmal danke bis hierhin. Danke für deine Einblicke. Und nächste Woche kommt Hannah zu mir. Oh. Und sie wird über ein ganz spezielles Thema reden, nämlich über ihren Geburtstag. Was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr dann nächste Woche von 14 bis 15 Uhr hier im Campus Radio Kiel. Macht's gut, bis dahin. Und jetzt hören wir einen Song aus dem Musical Elisabeth, den wir beide sehr gerne mögen. Ich freue mich sehr. Wir viben jetzt ab.